Nein, ich habe durchs Fenster gesehen, wie sie in den Wagen gestiegen und davongefahren ist. Ich habe sie darauf sofort auf ihrem Handy angerufen, aber sie ist nicht rangegangen. Und seitdem hat sie sich nicht mehr gemeldet. Aha. Zur Polizei sind Sie nicht gegangen. Ja, wo denkt ihr denn hin? Soll ich etwa meine eigene Tochter anzeigen? Ja, natürlich nicht. Also, ihr habt uns schon zweimal aus der Klemme geholfen, Jungs. Darum meine Bitte, klärt auch diesen Fall. Findet Barbara und die Unterlagen, damit ich sie dann zurückgeben kann. Wenn das so ist, Sir, würde ich Ihnen gern unsere Karte... Na, die habe ich doch noch vom letzten Mal. Sie können sich auch diesmal auf uns verlassen, Sir. Absolut. Zumal mich brennend interessiert, was in Barbara vorgeht. Das frage ich mich auch schon seit vielen Jahren immer wieder. Nur ist sie diesmal wirklich zu weit gegangen. Wir sollten uns zunächst in Ihrem Büro in der Universität, also am Ort des Diebstahls, genauer umsehen. Wäre das machbar? Kein Problem, Jungs. Ich bin mit meinem Zweitwagen hier. Doch erst muss ich zu Hause noch etwas erledigen. Soll ich euch danach hier abholen? Nur keine Umstände, Professor. Ich bin mit meinem MG hier. Wir können uns dann direkt vor der Uni treffen. Perfekt. Sagen wir in einer halben Stunde? Aha. Sehr gut. Wunderbar.